Nun sind Sie an der Reihe. Hören Sie die Sätze und sprechen Sie nach dem Signal. Formulieren Sie sie mit gelernten Ausdrücken neu. Danach hören Sie eine Modellantwort. Familienfeiern machen mich immer müde und K.O. Familienfeiern machen mich immer fertig. Meine Beziehung zu meiner Schwester, da möchte ich nicht so gerne darüber sprechen. Ach, frag nicht. Ich wünsche mir ein Weihnachtsfest ohne Stress. Ich wünsche mir stressfreie Weihnachten. Ich habe einfach keine Lust auf diesen extremen Konsum. Ich habe einfach keine Lust auf diesen Konsumwahn. Manchmal mag ich diese Art, unsinnig viel einzukaufen. Manchmal mag ich diesen Einkaufswahnsinn.